kurz nur sagen darf, nur ganz kurz, ich erkläre mir das eben mit dieser Kategorie Identifikation mit dem Aggressor. Jedes Kind, das einen terroristischen Vater hat, wenn sie diesen Trick, weil ich sehe ja auch an und wenn sie den Film kennen, der Untertan, da läuft es nach dem gleichen Schema. Der Mensch hat die Fähigkeit, wenn er sehr unter Druck kommt, sich eben mit dem, der ihn unterdrückt, zu identifizieren, in der Hoffnung, es geht ihm dann besser. Ich würde ja noch ganz einfach sagen, weiß nicht, ob das jetzt in die Worte gesetzt ist, aber Sie haben Angst vor Ihren Schülern, die meinen Kampf lesen und irgendwie Mohammed, Mohammed brüllen. Und diejenigen, die halt jetzt immer sagen, Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit für höhere Werte des Westens und so, das sind doch die, die wirklich gemacht haben, die Welt mit Waffen überziehen und Kriege führen noch und noch. Also seit ich geboren bin, fällt mir nichts anderes ein. Und dann muss man doch nicht sagen, ausreden, jetzt diese von mir aus durchgeknallten Jugendlichen, die meinen, dass sie damit vielleicht auf der Welt das putzen können, dass sie sich diesen höheren Werten verschwören, die sie jetzt irgendwie als gegnerisch hochhalten, das wäre jetzt die Bedrohung. Da gibt es doch was Reales, was die Leute bedroht. Ich sage immer noch dazu, dass was du als durchgeknallte Jugendliche gekennzeichnet hast, dass die ein sehr getreues Abziehbild der Gewalt sind, die teils unterwegs ist, die sie teils erfahren. Und wenn man schon von Identifikation redet, dann ist es dieser Standpunkt, den sie einnehmen. Und das ist gar keine menschennatürliche Fehler. Sie haben noch nicht mal gesagt, warum die das machen, sondern nur behauptet, dass die das machen, ausgerechnet wegen, weil sie an ihrem Vater hängen oder so. Aber dass die sich was zum Vorbild nehmen, nämlich praktizierte Gewaltverhältnisse und in denen sowas wie für sich was Brauchbares entdecken, teils praktizieren, teils zumindest als politischen Standpunkt vertreten. Und da muss ich auch sagen, da immer zu schauen, wo ist ein neuer Faschismus unterwegs, statt sich um das zu kümmern, was an Gewalt alles praktiziert wird und demokratisch und sonst wie unterwegs ist. Das ist eine falsche Opposition. Ja. Wenn niemand hat, dann melde ich mich. Warte, ob ich das Wort bekomme. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig verstanden habe. Meine Kindheit ist davon geprägt, dass mir Tausende von Christen nachgelaufen sind und haben versucht, mich zu ermorden. In 14 Tagen wurden in der Stadt, in der ich lebte, über 500.000 Menschen von Christen ermordet. Dass es Christen waren, war mir als Kind nicht klar. Sie hatten alle Blechschilder auf dem Bauch, Gott mit uns. Und dann kamen Atheisten und dann kamen auch andere Christen, Alliierte, und haben diesen Mördern das Handwerk gelegt. Später stellte ich dann fest, dass diese Christen, die Alliierten zum Beispiel, auch keine weiße Weste hatten. Da waren Rassisten darunter und so weiter. Also mit paradiesischen Verhältnissen haben wir es nicht zu tun. Aber ich war dann doch froh, dass eben diesen Christen mit dem Blechschild auf dem Bauch das Handwerk gelegt wurde. Aber ich denke, wir müssen das immer relativieren. Ich glaube, ich verstehe die Erzählung nicht. Wo verstand es diese Erzählung? Bitte? Wo verstand diese Erzählung jetzt? Habe ich nicht verstanden. Für meine Kindheit. Ja. Ein Unterschied zwischen solcher Gewalt und solcher Gewalt. Weil jetzt gesagt wird, also nur die bösen Alliierten, ja. Natürlich sind die böse, das ist halt keine Frage. Aber ich muss auch die andere Seite sehen. Deshalb kann ich die Mohammedaner nicht akzeptieren, weil jetzt da der militärisch-industrielle Komplex eben das tut, was sie zu Recht beklagen. Ja, ich muss mich schon wieder über Sie wundern, weil Sie angefangen haben mit, Sie sind der Anhänger einer ganz zivilisierten, menschenfreundlichen, toleranten, religiösen Art. Ich bin nicht tolerant, ich bin intolerant. Da können Sie mich kaum unterhalten. Also dann sind Sie intolerant, das war mir jetzt eigentlich auch wurscht. Aber Sie haben es dem entgegengesetzt, es gibt einen gewalttätigen Glauben und es gibt einen, der ist nicht gewalttätig. Und wo Sie jetzt gelandet sind, ist, die einlaufen mit dem Blechschild rum und wenn dann andere kommen und übrigens nicht aus Gründen, um sie vor denen zu schützen, die haben ganz andere Gründe gehabt, warum sie denen Einhalt geboten haben, dann sind sie dabei, welche Gewalt gebietet welcher Gewalt Einhalt. Dann sind sie aber mitten in den Gewaltaffären der Welt drin und interpretieren sie vom Standpunkt, jetzt muss ich mal polemisch sagen, immer noch einer dummen Kindheitserinnerung. Einer Betroffenheit, die heißt, ja, dann bin ich für die, die mich damals als Kind rausgehauen haben, wie wenn das eine Erklärung der Gewalt in der Welt wäre. Ist bloß eine Parteinahme für die eine Gewalt gegen die andere. Und aus den allerschlechtesten Gründen, muss ich sagen. Und jeder dieser Gewalten versteht sich ja, das ist ja eigentlich auch unser Thema hier, versteht sich ja darauf, höchste Werte anzurufen, im Namen derer sie unterwegs ist. Und merkwürdigerweise sind ja beide Parteien, die gewaltsam unterwegs sind, immer mit vollständig fantastischen, tollen Werten ausgerüstet, wo man sich die Frage stellt, wer von diesen Werten ist jetzt, derjenige, der zu Recht Gewalt gebiert. Es ist doch ganz offensichtlich so, dass derjenige, der Gewalt ausübt, mit bestimmten Interesse auf andere losgeht, sich mit entsprechenden Werten aber auch immer bewaffnet hat und in der sicheren Selbstgewissheit und auch mit dem guten Gewissen handelt, dass seine Gewalt die berechtigt ist. Komischerweise oder bezeichnenderweise steht ihm immer sofort einer gegenüber, der genauso einer ist wie er selber, nämlich seine Gewalt auch total berechtigt weist. Dann wäre doch mal lieber nachzudenken darüber, was sind denn nun die Vorhaben, was sind denn nun die Gründe, warum hier Gewalt ausgeübt wird. Ich habe es gleich im ersten Zitat schon ausgedrückt. Da hat doch nicht ein hoher Wert über den Faschismus gewonnen. Und es ist auch nicht ein hoher Wert, der jetzt als Wert, wenn ich das Moment lang dieses Gedankenspiel übernehme, die westliche Welt bedroht. Sondern dann hat doch damals unter dem Faschismus, hat doch offensichtlich der eine oder andere konkurrierende Staat beschlossen, zur Kenntnis genommen, dass ihm der Anspruch auf Herrschaft, ja gar Weltherrschaft, den ein Adolf Hitler aufgemacht hat, dass ihm der insofern nicht passt, weil damit seine eigene Herrschaft gefährdet ist und er sich fragen muss, und inwiefern er mit den entsprechenden Mitteln, und das sind nicht Werte, die er dann an den Adolf Hitler abgeschickt hat, sondern mit den entsprechenden Mitteln dieser anderen Herrschaft das Handwerk legen kann, sodass er selbst nicht als Herrschaft gefährdet ist. Daraufhin ist zum Beispiel Amerika losgezogen und hat seine Schiffe natürlich alle mit Liberty benannt und hat gesagt, jetzt wäre im Namen dieses großen Werts unterwegs. Und das ist ja bis heute noch. Aber dann ist doch gar nicht so schwer zu durchschauen, dass es doch Amerika damals nicht und heute nicht darum gegangen ist, Kriege zu führen, damit seine Werte in aller Welt herrschen, sondern dass es Kriege führt, um seine Herrschaft über verschiedene Regionen in der Welt zu etablieren und damit selbstverständlich auch, da wollte ich jetzt später noch drauf kommen, das Ziel verfolgt, dass diejenigen Leute, die es unter die USA, die es unter ihre Kommandogewalt bekommen, dann aber auch sich dem Wertekanon und den Sittlichkeit und den Verlaufsformen und der Denkungsart anschließen, die in Amerika gelten. Dass also die Individuen auch insofern zu diesem Staat stehen, gedanklich, willentlich, wertehaftig stehen. Selbstverständlich ist das mit beinhaltet in der Ausübung von Herrschaft. War ja das Zitat mit der inneren Zuwendung. Ein Staat möchte das natürlich, dass die Leute nicht einfach bloß mitmachen und sich alles gefallen lassen, sondern dass sie das bejahen, dass sie das für richtig halten. Deswegen werden sie jetzt auch, wenn es darum geht, einen neuen Feind aufzumachen, mit entsprechenden Munition, Argumenten in Anführungszeichen versorgt, warum es richtig ist, solche, die mit so schlechten Werten herumlaufen, jetzt mit entsprechender Gewalt zu bedrohen. Ganz kurz, der Zusammenhang zwischen der gerichtlichen Herrschaft und dem Feindbild, das Werte für sich in Anspruch nimmt und gegen den ausgesuchten Feind hochhält, ist ja der, dass in jedem Falle der Wert, also entweder der Glaube auf der Seite der Islamisten oder Islamis und die Demokratie und die Meinungsfreiheit auf der Seite von Freiheit und Demokratie und dem notwendigen Krieg gegen ölbesitzende Länder, das Verhältnis darin besteht, dass jeweils die Leute davon zu abstrahieren, also abzusehen haben, in welchen Gegensätzen sie zueinander stehen in der Gesellschaft, in der sie leben. Weder hier noch in islamischen Ländern haben die Leute irgendeinen Grund, in ihrer wirklichen Existenz nur die Gemeinsamkeit, die sie mit den Werten für sich in Anspruch nehmen. Sie stehen sachlich als, weiß ich, Eigentümer, Nicht-Eigentümer, als Arbeiter und Arbeitgeber, als Mieter und Hausbesitzer gegeneinander, aber das nationale Wir eint sie und das nationale Wir hat jetzt die Feindbildformation angenommen. Wir müssen die Meinungsfreiheit verteidigen gegen irgendwelche Leute, die uns streitig machen wollen, dass wir hier den Islam verkohlen müssen. Auf der anderen Seite, du hast ja auch gehört, vorhin, ich habe mit der Sache, die hätten eigentlich was Besseres zu tun, oder vernünftig ist nicht besonders, dass sie sich ausgerechnet über diese Islam-Karikaturen aufregen, statt die wirkliche Feindschaft des aufzufassen. Es ist ja auch augenfällig, dass ungefähr kurz vor den islamischen Karikaturen und der Aufregung, die es darüber im Nahen Osten gegeben hat, meinetwegen der französische Präsident gesagt hat, wir könnten auch mal eine Atombombe einsetzen, ja, da hat es keine Massenproteste gegeben. So ist die Verkehrung der wirklichen Lage, in der die Menschheit sich befindet, in ein von der wirklichen Lage abstrahierendes Feindbild. Ein vorgestellter Zusammenhang, eine vorgestellte Gemeinsamkeit, die sie gegen andere geltend macht. Weil wir da war ja schon eine Diskussion angefangen in der Frage, wie und nimmer kommen sie über diese islamischen Karikaturen drauf, obwohl der Aufstand, den gibt es auch nur, weil sie wissen, was ihnen wirklich entgegensteht. Das führt sie aber nicht dazu, sich mal umzuschauen in ihrer Gesellschaft. Ich will jetzt keine Ratschläge erteilen da und weiß mir auch nicht darüber sagen, was sie da können oder nicht können oder durchsetzen können oder so. Aber das wäre ja mein Gedanke, drauf zu kommen, ja, wie sind ja eigentlich die gesellschaftlichen Verhältnisse, sind die wünschenswert für unser Leben. Nein, sie machen eine Gemeinsamkeit vorstellig, die heißt, unser Problem darf nicht in den Schutz gezogen werden. Danke. Ja, und das ist halt auch die Beantwortung von dieser Frage, kann man am Steine schmeißen sehen, dass die einen Fehler machen. Am Steine schmeißen selber siehst du das natürlich nicht, sondern an den Gründen, an den Parolen, an dem, eben an dem Standpunkt, den sie vertreten. Das war ja auch nicht behauptet, dass sie irgendwo Scheiben klirren, das wäre aus dem falschen Werteübergang. Ja. Ich finde es spannend, weil in dieser letzten Schilderung der Polarisierung, aber für mich ist es auch, dass zwei Kräfte sich gegeneinander gegenüberstehen und jeweils Herrschaftsansprüche haben. Aber andererseits ist das ja auch kein Phänomen, was es nur zwischen den Religionen gibt, sondern es gibt es in jedem Alltag auf einer viel niedrigeren Stufe. Und mit einem ganz anderen Zusammenhang, also simplen alltäglichen Zusammenhang. Einer hat nicht die Meinung, die ich habe, weil die Rose nicht passt, wie ich anhabe, aber das ist der Kuckuck. Also ich denke, diese Polarisierung, diese Zuspitzung auf Emotionalität, wo die Rationalität nicht mehr greift, das ist was ganz Grundsätzliches in unserer politischen Situation ist. Und dass das in dem Fall eben nur hochgespielt wird, vielleicht auf die höchste, also mit einer Potenz in dieser Konfrontation von Islam und Christentum, die natürlich kein anderes Thema erreicht. Aber ich finde wichtig, das zu sehen, dass dieser Zusammenhang von ganz unten bis hoch durchreicht. Und der wird alltäglich von den Medien auch geschürt. Mit den Leitbildern, die sie verbreiten, die niemand erreichen kann, mit den Idealfiguren, denen niemand in der Wirklichkeit entsprechen kann und die natürlich auch diese Emotionalität und den Frust anheizen in dieser Gesellschaft und alles, was dann sonst noch dazukommt, was hier ja allgemein bekannt ist. Aber deswegen denke ich, es ist nicht nur ein Problem der Religion, sondern eben ein Problem, was ganz tief auch im Alltag eigentlich angesiedelt ist. Und nur deswegen kann es so greifen. Sie sagten, ja, Das ist doch die Polarisierung, war da Ihr Stichwort. Polarisierung, das findet man doch im Alltag, dass dann schon immer dauernd gegeneinander Aggression und so weiter wird gedacht, ja. Wenn das jetzt, das ist ja eigentlich, das ist also, dann wird es ins Urmenschliche verlegt. Ja, die, nein, nein, ich meine nicht, dass das Urmenschliche ist, sondern dass da eine Entfremdung dazu. Was soll das denn sein? Ich will da ganz schnell den Übergang machen. Woher kommt denn das dann? Wir reden doch jetzt gerade darüber. Es findet jetzt hier von unserer Zeitung, die Zitate haben das gesagt, es findet auch von den praktischen, diplomatischen, militärischen Überlegungen und Maßnahmen, die die Staaten vornehmen, findet jetzt eine Polarisierung ganz anderer Art und Weise statt, nämlich der zwischen einer demokratisch verfassten und einer islamisch-religiös motivierten Staatenwelt. Wie wollen Sie denn das übersetzen in den Anfangsgrund der Polarisierung? Da haben Individuen irgendwie was gegeneinander. Das kann doch nicht mit irgendeiner Menschennatur zu tun haben. Oder habe ich Sie falsch verstanden? Ja, aber wie erklären Sie sich denn, dass diese Massenschüler... Wie erkläre ich mir das? Ja. Das ist doch ganz offensichtlich. Na, dann sage ich besser nicht ganz offensichtlich. Dann liegt doch das Geheimnis wohl darin. Wie gelingt es denn dann Staaten, ihre Leute tatsächlich immer hinter sich zu bringen? Wie gelingt ihnen das? Warum? Das war ja das vorhin, das auch mit dem angetippt. Bitte? Ja, das war ja vorhin gemeint mit dem Zitat mit der inneren Zuwendung, wo gegenüber einem Türken zum Beispiel sehr stark bezweifelt werden kann, dass der die innere Zuwendung aufbringt. Warum? Weil er sie seinem Ursprungsstaat gegenüber aufbringt. Woher kommt denn das, dass Staaten wie selbstverständlich davon ausgehen, dass sie ihre Leute hinter sich haben, dann natürlich auch immer sehr gut darauf aufpassen müssen, dass sie sie hinter sich haben und auch viel dafür tun, dass sie sie dann auch mit dem richtigen Gedankengut hinter sich haben. Da der erste Grund wird doch, wie soll denn die Medien, der erste Grund ist, dass sie so im ersten Moment dann Eigentum ihres Staates sind. Und dass sie das woher kommt, die sind doch vom ersten Moment sind die bestimmt dadurch, dass sie als Staatsbürger geboren werden. Sie sind damit von vornherein dem Kommando des Staates unterworfen und er regelt ins Künftig vom Kleinsten bis ins Größte mit seinen Gesetzen, wie ihr Leben abzulaufen hat. Ja, aber dann sind wir jetzt beim Problem der Sozialisation. Wieso Sozialisation? Ich rede davon, dass einer Staatsbürger ist. Und ich könnte das jetzt ausführen, aber ich mache jetzt mal nur deinen Hinweis drauf. Das Erstaunliche ist doch und wohl auch das Befremdliche, und dann wohl letztlich auch das Kritikable, dass die Leute, die in einem Staat aufwachsen, als Babys zur Welt kommen und aufwachsen, dass die sich wie selbstverständlich, wie naturhaft zu eben diesem Staat hinzugehörig selbst definieren. Das würde ich von mir nicht. Lassen wir Sie aus dem Spiel raus. Aber es ist doch offensichtlich, dass die allermeisten Leute, und das hat doch irgendwie was ist doch kritikabel, dass die sich selbst zu diesem Staat hinzudefinieren, als sie wären zu ihm gehörig. Er umgekehrt ist die befugte und wie von Natur eingerichtete Aufsichts- und Fürsorgeinstanz für sie, ohne den sie gar nicht hinkommen können. Jetzt haben Sie ironisch gesprochen sogar ein Kantchen Wahrheit auf Ihrer Seite. Dass Sie in diesem Staat mit den Gesetzen, die er eingerichtet hat, dass Sie dort Ihr Leben fristen können, dass Sie ein Einkommen erzielen können, das setzt natürlich voraus, dass eben dieser Staat, tautologisch ausgesprochen, diese seine Gesetze so einrichtet, dass ein jeder Bürger die Möglichkeit findet, sein Leben zu führen. Dann muss er es aber natürlich führen unter den Voraussetzungen, unter den Zwängen, die ihm eben von diesem Staat, von der marktwirtschaftlich verfassten Demokratie aufgemacht werden. Wir kritisieren das. Bitte? Es geht dem Schlechten. Claro. gar nicht richtig funktioniert. Vielleicht ist es ja gar nicht eine Frage von. Es ist ja gar keine Frage von rational oder irrational. Also, erstens, mit dem Bekriegen, das Stichwort Bekriegen darf man da nicht sagen, weil. Ich war ja gerade bemerkenswert zu sagen, das geht ja von ganz unten bis ganz oben. Der Unterschied zwischen, man sagt, der hat die falsche Hose an und man führt einen Krieg, der ist ja irgendwie auch noch bemerklich. Also, dass die Leute aneinander geraten in einem Staat und dass Staaten die Leute gegeneinander antreten lassen als sture Soldaten, ist ja noch ein Riesenunterschied. Das eine sind die Konflikte im alltäglichen bürgerlichen Leben. Das andere sind die Konflikte, die Gewalttätigen, die Staaten miteinander austragen, wo sie dann ihre Völker antreten lassen und nicht der die Alltagsaggression tobt sich hinterher in Kriegen aus. Das dazu. Das habe ich nicht gesagt. Nein, aber gut, dann. Aber Sie haben irgendwie von ganz unten bis ganz oben ist doch immer dieselbe Aggression. Nein, ich habe nicht gesagt dasselbe, sondern dass da ein Zusammenhang gibt, diese Kurzschlüssigkeit. Das eine ist der Alltag und das andere sind die großen Szenerien. Es gibt zwischen beiden einen Zusammenhang und um den geht es mir jetzt nicht darum, dass das eine also von da unten ausgeht. So, Sie haben den Zusammenhang insinuiert damit, dass Sie gesagt haben, doch im Alltag geraten die Leute schon aneinander. Wie wenn das dann ein Prinzip wäre, was sich bis oben durchzieht. Ich will behaupten, das sind völlig verschiedene Prinzipien. Von der Polarisierung und von Gefühlen. Ja, und da will ich sagen, damit treffen Sie das nicht. Weder die Gemeinsamkeit noch den Unterschied. Weil wenn die Leute im Alltag rumlaufen, dann laufen sie nicht als gewalttätige Figuren rum. Wenn Staaten aber Krieg führen, dann sind sie Gewaltsubjekte. Ja. Ich wollte noch was anderes sagen, weil Sie so sagen, aber für Sie trifft das nicht zu, aber die Presse. Also Sie kommen ja nicht umhin, wenn Sie sagen, für Sie selber trifft es nicht zu, dann kann es also nicht einfach an den ganzen Umständen, an der Sozialisation, an der Presse und so weiter liegen. Die Leute können jede Zeitung aus der Welt lesen. Auch ein Türke, ein sonstiger, kriegt heutzutage die Urteile des Auslands mit. Und weiß sofort, dass die für ihn so nicht gelten. Dass für ihn die Urteile gelten, die von mir aus, die er aus seiner Zeitung entnimmt. Da braucht es vorher schon die Parteilichkeit, bevor man sich von den Zeitungen unterrichten lässt, sagen Sie ja selber. Sie kommen am Ende. Ich habe nur gesagt, ich identifiziere mich nicht mit diesem Staat, nervt mich nicht. Ja. Aber die Frage war doch, und die haben Sie doch in den Raum gestellt, wieso identifizieren sich denn alle mit dem Staat? Eben, ja, und da haben Sie ins Feld geführt, naja, das liegt an der Presse zum Beispiel. Das kann der, ja, aber das kann der Grund nicht sein, was Sie jetzt selber sagen. Darauf fallen Sie zum Beispiel nicht rein. So, auch ein anderer liest parteilich, weil der kriegt ja auch mit, in der Türkei existieren folgende Vertrag über Deutschland und sagt, die spinnen da wohl, die Türken. So, warum weiß der sofort, dass das eine Urteil richtig ist, das andere falsch? Um die Frage geht es. Und das ist immer eine des Willens, wie man sich zu seinem Staat stellt. Und nicht der Bedingungen und Umstände, wie dieser Wille irgendwie bedient oder produziert wird, da muss man selber den Fehler kennzeichnen und nicht die Frage aufwerfen, wo hat denn der das her? Das ist wurscht, wo er es her hat. Der hat es aus der Erziehung, der hat es aus der Zeitung und so weiter, aber das erklärt auch den Fehler nicht, den er macht. Übrigens, wenn er ihn nicht, und er muss ihn auch nicht machen. Wir sind auch alle ungefähr genauso sozialisiert worden, sitzen auch hier und halten in dem Falle wie Sie von dem Staat gar nichts. Also kann das nicht stimmen, dass man quasi durch die Umstände zu dieser Stellung zum Staat hin sozusagen manipuliert wird. Manipuliert ist ja schon falsch, weil es sich schon unterstellt, dass man eigentlich was anderes wollen will. Die einen finden es immer schön, die einen identifizieren sich und andere tun es nicht. Ja, eben. Ja. Weil man sich entscheiden muss. Wenn man irgendwann in Situationen kommt, in denen man sich entscheiden muss, was will ich jetzt und wo will ich stehen. Und das wäre ja schön, wenn man das immer einfach kennt. Ja, so einfach ist es natürlich nicht, wenn man so. Ich schmeiß das als Satz hier rein, aber ich weiß sehr genau selber, dass es nicht einfach ist. Aber trotzdem kann man ja vielleicht, muss man manche Dinge einfach sagen. Ja. Ja, sagen Sie doch mal weiter, Michael, weil die Antwort auf Ihre Frage, die ist eigentlich das Thema heute Abend. Das Thema nämlich, wie werden aus einem Staatsprogramm oder wie wird Feindschaft, wie ist die konstruiert? Aber der redet nicht darüber und dann steht in der Zeitung Folgendes und dann übernimmt das einer, sondern der erläutert ja gerade, was der Inhalt dieser Identifikation ist, wie falsch die ist, wie verkehrt die ist. Ja. Danke. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ein bisschen missverstanden habe, was jetzt an Diskussion gelaufen ist. Wir wollen ja über die Mohammed-Karikatur sprechen. Was gibt mir unruhig, wenn heute Karikaturen über Hitler veröffentlicht werden, dann wird das von vielen Leuten als völlig legitim betrachtet. Hitler war ein Judenschlechter. Mohammed war ein Judenschlechter. Wenn über ihn Karikaturen erscheinen, dann ist der Teufel los. In diesem Land, wenn Sie Hitler verherrlichen, in Institutionen und in öffentlichen Schulen, bekommen Sie Gott sei Dank Ärger. Wenn Sie den Judenschlechter Mohammed in Institutionen verherrlichen und in den öffentlichen Schulen, dann sind alle im Bundestag vertretenen Parteien dafür. Beunruhigt Sie das nicht? Ja, richtig. Sie wollen also ein Verbot haben. Nein, ich will nur fragen, ob es Sie beunruhigt. Nein. Das ist ein Unterschied, das ist eine völlig unterschiedliche Betrachtung. Außerdem trifft es nicht zu, was Sie sagen, weil es gibt genügend Beispiele in der letzten Zeit, wo Hitler-Embleme vom Staat keineswegs beseitigt worden sind oder wo es. Nein, das machen wir jetzt auch nicht, dass dann der Staat auch wieder dann tolerant gegenüber den Hitler-Verehrern ist. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt überhaupt wichtig ist. Weil Sie jetzt Ihre speziell innerreligiöse Feindschaft gegenüber Mohammed pflegen, dann ist das doch egal für die Pflege des Feindbildes, wie es hier konstruiert wird. Das wird eben gesagt, und da gehört das zusammen. Einerseits wird gesagt, der Mohammed. Sie können dem widersprechen, aber das ist jetzt hier egal, wie es hier gemacht wird. Der Hammond ist insgesamt eine ehrenwerte Figur. Er ist der Verkünder einer großen Weltreligion. Das muss respektiert werden. Das hindert aber gleichzeitig nicht daran, nachdem man diesen Tribut gezollt hat, hindert nicht daran, dann weiterzugehen und zu sagen, aber diese gesamte Weltgegend, die von dieser Religion offensichtlich... Das ist ein Krach hier. Diese gesamte Weltgegend, die von dieser Religion doch offensichtlich in Anführungszeichen so geprägt ist. Ich werde später noch was sagen über Staat und Religion dort, im Unterschied zu hier. Die verdient, ganz im Gegensatz zur Hochachtung, die man gerade dem Mohammed gegenüber äußert hat, verdient eine grundsätzliche, kritische Betrachtung, die bis hingeht zu einer Kampfansage. Die ist eben ein Sumpf, die ist gefährlich. Die ist auf dem Sprung, uns hier zu überrollen, diese ganze Gegend. Dann übertragen, das sind diese Geisterwelt der Werte, die über uns herfallen. Aber in Wirklichkeit wird auch gesagt, von dort geht eine Gefahr aus, die ist elementarer Natur, gegen die muss sich der Westen wappnen. Dafür ist doch jetzt wirklich ganz egal, ob der Mohammed nun auch ein Schlechter gewesen ist, wenn man sagen will, als Feindbildkonstrukteur hier sagen will, mag er sein, dass der Mohammed ganz gut ist und dann geradezu im Kontrast dazu aufmacht, sich ja auch dann im Kontrast erfreut, aber die Gegend, die an den glaubt, ist insgesamt dennoch oder gerade deswegen so sumpfmäßig verfasst, so gefährlich, gebiert Terroristen, die unsere gesamte Ordnung hier gefährden. Also können wir das doch endlich mal abhaken, die Frage, ob der Mohammed ein guter oder ein schlechter Mensch war. Es geht auch nur darum, wie er hier in der Konstruktion des Feindbildes vorkommt. Was anderes interessiert doch gar nicht.